Die Autokoleriker sind wieder unterwegs. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Rot, Aufnahme. So, aha, jetzt fahren wir schon. Jetzt sind wir schon unterwegs. Bisschen in die Richtung noch. So? Ja, so, dass wir beide zu hören sind. Da sind wir wieder mal. Die Autokoleriker. Schön. Oh, schön vorbereitet heute. Ja. Es ist und heiß. Guck mal, es ist heiß, die Sonne scheint. Hätte es nicht gedacht. Die Füße stinken, komm, lass uns eine Fanta. Nein, Quatsch. Soll ich einen fahren lassen? Nein, eine Fanta trinken. Ach, eine Fanta trinken? Ja. Die natürlich. Sonne scheint, die Füße stinken, komm, lass uns eine Fanta trinken. Der ja. Reimexperte heute, am Mikrofon. Ja. Check my rhyme. check das aus. Heute haben wir wieder etwas Spezielles. Wir fahren zwar nach Offenbach, aber nicht nach Offenbach-Ost, nee. Sondern nach Offenbach City, Innenstadt, um gewissen Leuten mal guten Tag zu sagen. Um eventuell aber auch cholerisch zu werden, was wir aber versuchen zu vermeiden. Ja. Deswegen passt unser Podcast-Titel heute extrem, aber das kriegt ihr dann nicht mehr mit. Das ist dann unser Privatvergnügen. Wir sagen auch nicht, zu wem wir gehen und weswegen und weshalb und geht euch alles überhaupt nichts an. So. Aber es wird ehrlich und deutlich. Es wird ehrlich und es wird... Aber ich sage dir, wir schlagen da auf. Vielleicht werde ich sogar grün. Aber mach es nicht so wie der Brasilianer, der sich mit grüner Lackfarbe angemalt hat, um halt zu sein. Und dann erst am späten Abend, also mehrere Stunden später, die Lackfarbe wieder abbekommen hat. Also ein bisschen in deine Richtung musst du schon noch halten. Ja. Auch trotzdem. Sollte ich. Trotz allem. Ich muss mal eine bessere Position einnehmen. Also auf jeden Fall wird es nachher hart, ehrlich und fair. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir da aufschlagen und reinkommen, dann ist der Käse schon gegessen und die rücken sofort, die rücken sofort damit raus. Okay. Und alles wird gut. Gut. So, anderes Thema. Irgendwie bin ich total leise. Bist du leise? Mach mich doch mal. Ja. Mach ich denn? Ah, ja, ist okay. Volume? Ah. Ja. Voll jung. Ja, so? Lass uns doch mal von was anderem sprechen. Sag mal. Wir haben ja immer noch unser Lieblingsthema, was wir irgendwie nicht losbekommen. Ja, unsere Enten, ne? Heute fahren wir mal darum. Heute doch rechts. Ja, heute fahren wir mal rechts. Ne? Du hast ja mal gesagt, die Ampel nach rechts würde ja schneller grün werden als die Geradeaus-Ampel. Da ist ein Schammer am... Nein. Am Ding mit dem Auto. Unangenehm. Ja, ihr wisst, die Autokoleriker. Nur echt mit dem Ding mit dem Afro. Ja. Das ach du Scheiße, das war ja jetzt. Was ist denn hier passiert? Das war ja jetzt nichts. Ah, da hat was man eigentlich. Naja. Ja, allerdings. Unser Lieblingsthema. Enten. Immer noch. Immer. Und immer wieder. Immer weil wieder. Enten sind nicht nur süß, die sind auch lecker. Aber. War das mit Erdnusssoße? So, erzähl doch mal, was passiert ist. Ja, was denn? Was ist passiert? Was gibt's Neues an der Entenfront? Naja, das letzte Mal, der letzte Stand war der, dass die der alten Einzel. Enten gestorben sind. Die alten Enten sage ich deswegen, die weil... Alten, betont, wir haben neue. Ha. Süße, kleine. Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn Stück. Ich glaube, es gibt eine kleine Dezimierung heute aktuell. Echt? Ja. Oh. Aber ich kann es nicht belegen. Es kann auch sein, die haben sich nur besonders gut versteckt. Oder die Theorie des Regen greift. Ja, aber dann hätte es doch eigentlich theoretisch mehr treffen sollen, ne? Ja gut, aber wie bei allen gibt es stärkere und schwächere. Ja, das ist so ein bisschen, naja, Evolution, ne? Damit, ein komisch Ding. Ja, also wir haben neue Enten. Ja, süße neue Enten. Flauschig. Die in ihrem eigenen Essen schwimmen und sicherlich auch reinkacken, während sie es essen. Ja. Da wird die Kaka gleich wieder zum... Ja gut, das ist, ne? Ja. Ich meine, wenn ein Hund schon seine eigene Kotze frisst... Wer kann. Genau, das ist auch mal da so... lecker. Einmal raus, kurz gucken und mit dem fragenden Blick, will das hier noch einer? Und dann gleich wieder auffressen. Ist das Kunst oder kann das schon... Ist beim ersten Mal echt ein bisschen merkwürdig, weil man sieht immer Moses gesehen haben. Der Hund ist auch ein unbegreifliches... Sehr interessantes Wesen. Wesen. Sehr interessant. Ja. Ja, wie gesagt, die Enten. Die Enten sind wieder da. Heißes Thema. Ich sollte mal ein Bild machen. Wobei, also der Herr... Oder auch Robert genannt. Robert! Steif auf die Theorie mit dem Regenbar beharrt. Also irgendwie... Ja, aber gut. Ah, ja. Nehmen wir mal an, es würde jetzt stimmen. Vielleicht war rein hypothetisch gesehen nach seiner Theorie an dem besagten Wochenende jetzt, nämlich gestern. Gestern hat es ja geschüttet. Ich weiß nicht, wie es hier war. Also bei uns auf jeden Fall. Mächtig, heftig. Ja. Ein Küken ungeschützt. Küken. Quasi am Futternapf. Wenn sich der Regen das Küken holt. Genau. Und das war dann draußen und es wurde vom Regen überrascht und hat es leider nicht mehr geschafft, was wirklich sehr traurig wäre. Ja. Weil ich finde die Theorie wirklich sehr hart. Darf ich mal kurz was anmerken? Ja. Wir haben gerade den Normannenweg passiert. Den Normannenweg. Du weißt ja, die Normannen, das sind... Die Germanen, was? Die Normannen. Normannen. Wie Nordzannen. Wikinger! Hey, hey, Wiki! Oh, scheiße, geh mal. Die Normannen. Aufgrund des leichten Altersunterschieds zwischen uns beiden stehe ich meistens auf dem Schlauch. Ja, aber was ist denn an Normannen jetzt falsch zu verstehen? Ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich habe doch nur gesagt, dass es der Normannenweg war. Ach so, Moment. Und dann müsstest du dann eigentlich einhaken und sagen, ach ja, die Normannen, das war doch die Wikinger. Und dann müsstest du anfangen zu singen. Hey, hey, Wiki. Weil das müsstest du im Gegensatz zu mir noch viel besser kennen. So, jetzt bist du raus, wa? So, wir spulen nochmal zurück. So, da ist der Normannenweg. Hey, die Normannen, die alten Wikinger. Hey, hey, Wiki. So. Mehr darf ich da nicht singen, weil ich darf ja nicht die 3 Sekunden überschreiten. 30. 30? Ja. Ah, ja, meine Güte. Jetzt singen wir 30 Sekunden lang Wiki. Ja, da ist sie wieder, die Sackgasse. Genau. Yes, das nah. Yes, das nah. 1, 2, 3. So, eben passieren wir die Fahrradgedächtnisstellen. Hier, was? Wo? Naja, hier waren die Fahrradfahrer mit ihren unsere entblößten Hinterteilen. Boah, mir wird gerade wieder ein bisschen übel. Es liegt aber nicht am Plakat vom Jägerhaus. Zum Jägerhaus. Nee, einfach gut essen. Oh, guck mal. Schön lecker. Oh, Schwein, Reh. Ich hab Schweine auch sehr gerne. Warum gehen wir nicht mal zum Jägerhaus? Das wird ein bisschen zu lang dauern. Ja, aber das ist erstmal das und zweitens wird es zu lang dauern. Warum verlegen wir nicht warum machen wir einfach keine Mittagspause, sondern eine Nachmittagspause? Vielleicht, ja, so after work. After work? No. After work. After work ist auch auf Toilette, ne? Ja, after work. Diesmal war ich dabei. After work. Ja, ist klar. Wobei das bei diesen Fahrradfahrern, bei den Ominösen, sah das ja damals auch so aus, als ob der After work hat. Die hatten definitiv After work. Der war ganz schön am Work. After eat. Die Schwein. Naja. Oh, ja, guck mal hier. Schöner Typ. Esse. Du kleiner. Naja, gut. Der wird auch heiß aussehen in so einem Radfahrerkostümchen. Hier, guck mal, hier die Waldhäuschen. Die wachsen und gedeihen. Waldhäuschen, die wachsen ja auch. Wildwuchs. Wild auf Wald ist auch ein geiler Werbespruch. Also, naja. Aber ich meine. Wild im Wald wäre mir dann lieber. Die Waldhäuschen, die ja direkt an der super krass befahrenen Hauptstraße sind. Ja, super, ja. Also, was habe ich denn davon? Ja, auf der einen Seite Wald, ne, Brunftgeschrei vom Hirsch auch mal. Und vom Eber. Der Eber? Keine Ahnung. Wie macht denn ein Eber? Mach nochmal bitte. Nee, das glaube ich. Glaub nicht, dass der Eber möp macht. Ja, so, Aufforderung an unsere Hörer, bitte sendet uns ein Tiergeräusch-Imitat, das einem prünftigen Eber nachmacht. Ach so, ich wollte gerade... Keine Ahnung. Fickrisches Eichhörnchen. Ja. Hm. Oh Mann, ey. Guck mal da, ein Eichhörnchen. Was macht es denn da? warum reitet es auf dem anderen Eichhörnchen? Ach, das macht. Na, guck mal, das macht dich aber gerade ein bisschen zu jetzt. Jetzt haben wir die Sonne gelobt. Was ist denn hier los? Ich glaube. Das hat damit zu tun, dass wir uns dem Ort des. Mordor? Mordor? Naja, dem Ort des Geschehens. Genau. Weil da wird sich dann die Balte dann. Oder dann auch. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Ofu. Ich dachte, was heißt UFO? Ofu? Ein umgedrehtes Ofu. Ufo. Ein umgedrehtes Ufo. Ein Ofu. Das fliegt mit der mit der Linse nach unten. Die Linse. Die Linse, was ist denn da? Ufo, die Linse. Was ist denn da die Linse? Das Cockpit. Das Cockpit sozusagen. Aber wir sollten uns vielleicht davon lösen. Bei einem umgedrehten Ufo ist es dann allerdings das Podkit. Ja, und wie sitzt der dann auch wirklich auf dem Kopf da drin oder ist es dann auch so eine Afterwork-Geschichte? Oh, guck mal, dein Eichhörnchen, da war wirklich was. Aber es war ganz platt. Uiuiui, ui, ui. Das arme Eichhörnchen. Das war hart. Nee, da muss ich mich distanzieren. Das war jetzt auch, also das war jetzt nee. Auch, weil ich du vielleicht auch, jetzt. Hatte jetzt auch, jedes Mal kriege ich ja Schweigen. Ist das jetzt Neumode oder wie? Ja. Dann schweigst du nachher nicht. Na doch, also in den entscheidenden Momenten. Aber du kannst dann, recht entsprechend eingreifen. Guten Tag, ich habe meinen Anwalt mitgebracht. Ja, kannst du machen, kannst du einfach sagen. Hier, der Herr. Einfach sagen. Es ist mein Anwalt. Ein Anwalt. Ne? Diesmal habe ich gleich meinen Anwalt mitgebracht. Doch. Hätte man dir noch so eine Karte machen müssen. So eine wir sind noch nicht vorbereitet. Hätten wir noch alles ausdrucken können auf der Arbeit. Ja. Naja, was gibt es denn sonst so Neues? Wie war denn dein Wochenende? Beschaulich. Ja, feinstes Wetter. Was? Feinstes Wetter. Ich dachte, es hat geregnet. Ja, am Samstag doch nicht. Ach so. Was hat er am Samstag gemacht? Gegrillt. Jetzt ist wieder... Grillsaison. Grillsaison. Grillsaison. Ja. Ich habe am Samstag haben wir Döner gegessen, ganz klassisch. Klassischen Döner? Ah, am Samstagabend hat ja auch schon geregnet. Boah, nö. Doch. Wann? In Strömen. Wo? Bei uns. Nicht bei uns. Bad Offenbach. Nee, er hat tatsächlich, weil wir wollten Döner holen. Und just in jenem Augenblick fing es an, einen Wolkenbruch zu geben. Nein, bei uns erst am Sonntag um 9.30 Uhr. Bad Homburg. Da warst du schon wach? Ja, ich bin quasi von den Druckluftschwankungen wach geworden und habe mir gedacht, oh! Ich muss raus auf den Balkon, das Sonnenzeug abhängen. Genau, hier stimmt was nicht. Das riecht nach Unwetter. Achtung. Sonnensegel eingepackt, Tisch eingeklappt. Ich dachte schon, du machst ein bisschen Unwetter. Bam. Und es hat angefangen zu regnen. Also alles richtig gemacht. Dachte schon. Oh, ich mache mal das Licht an hier. Ja, weil da läuft niemand. Guck mal. Guten Tag. Ich grüße mal. Das hat er nicht gesehen. Nee, leider nicht. Ich glaube, es hätte ihn auch nicht interessiert, wenn er es gesehen hätte. Doch, weil er sich dann den ganzen Tag gefragt hätte, ey, wer hat mich da gegrüßt? Wer war denn das? Woher kenne ich denn? Warte mal. Das ist mein Anwalt. War das gewesen? Oh. Da muss ich gleich mal nachher anrufen. Ja. Oh, hast du das von? Nein. Oh, echt nicht? Ey, seid ihr aber so ähnlich. Ey, gute wie? Ja, ja. Hast mich so persönlich gegrüßt. So mit Peace-Zeichen. Ja, ja. Dabei hatten wir doch gar keinen Krieg. Wir waren doch ganz freundschaftlich, sind wir doch aus der Sache rausgegangen. Ja. Guck was mal, geht hier jetzt? Hier gibt es gleich eine 30er-Zone. Das Ofu, gesteuert von einem weißhaarigen Wesen. Na, immerhin ohne Hut. Ohne Hut und kein Wackeldackel. Das macht schon mal viel aus. Ja, der Wackeldackel, der... Dumm. Ich das wieder in die Hose kommen. Ja, das die wirst du den ganzen Tag. Wurst Day. Wo oh. ist der Wurst Day? Stand da oh, ich hab Hunger. Schon wieder. Ja, so. Wobei wir ja immer noch das offen haben mit diesem Wurstgrill. Wie heißt das? Wursttoaster. Wursttoaster. Abgefahren. Wo man die Wurst in ein tubenähnliches Gefilde hineinstopft. Und toastet. Und quasi toastet. Wie sein Toastbrot. Ja. Ein Wursttoaster. Ja. Warum hatten wir nicht die Idee? Don't call it Schnitzel. Ja, don't call it Schnitzel. Schnitzel. Schon mal gegessen. Was? Toasty? Ja. Dieses Pressschnitzelprodukt. Genau, weil don't call it Schnitzel, ne? Ja. Das heißt ja, da ist nee, kein würde ich auch, würde ich auch nie tun, das Schnitzel als Schnitzel zu bezeichnen. Es schmeckt jetzt zwar nicht schlecht, aber es schmeckt nicht nach Schnitzel. Das schmeckt doch nur nach Geschmacksverstärker. Oder? Ja, so ein bisschen. War halt sehr gepresst alles. Hey, gut, dass ich nochmal pullern war bei der Holperstrecke hier. Die gepresste Fistelstimme. So. Ah. Ja, wir passieren. Oh, Rückwärtsgang drin. Was? Nee, jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Wer hat einen Rückwärtsgang? Ja, hier. Ovag. Ovag. Ovag. Oving. So. Ja, und sonst? Also gegrillt? Gegrillt, sonst nichts. Gechillt. Chillt. Na nee, gut, gestern mal der Wetter war. Mach das hier denn hier? Das ist letztes Mal mein Auto ganz. Ich nehme jetzt hier die intellektuellen Pose ein. Eieieiei. Ich kann hier leider nicht in dem Cowboy-Sitz sitzen gerade. Cowboy-Sitz? Ja, hier so. Das also, möchte ich doch. Also muss ja, ich leider ein bisschen meine Eier einquetschen. Oh. Gequetschte Eier. Gequetschte Eier. Das ja, das gibt es auch nicht oft, Eier. Dass mal bei den Autokollegen gequetschte Eier gibt. Okay. Wie heißen die nochmal? Die heißen, hat man ja auch schon mal von, ne? Aber wir wollen sie ja auch nicht wiederholen. Nee. Warum das so heißt. Naja. Nein, machen wir nicht. So, und jetzt machen wir was wir ja sonst nie tun. Wir fahren geradeaus. Praktisch. Was? Wir fahren doch immer geradeaus. Hier an der Stelle fahren wir immer noch geradeaus. Nee. Was macht ihr denn da? Seid ihr besoffen? Ja, ich will ja nichts sagen. Okay, gut. Auch bei dem Nummernschild würde ich nichts sagen, aber... Naja, du wieder hier mit deinem Vorurteil. Ich habe gar keine Vorurteile. Das sind wissenschaftlich bewiesene Erkenntnisse. Statistisch erhobene. Ja. Allerdings, guck doch mal an, wie viele Unfälle wir in Dietzenbach haben. Ja gut, Dietzenbach, das ist ja auch... das ist ja wohl kein Maßstab, ne? Das ist auch wieder wahr. Das ist ja wohl unter aller Kanone. Ja... Da wird ja auch sehr gerne geblitzt. Letzte Woche gleich zweimal. Ja, richtig, stimmt. Unter der Bridge. Under the Bridge. Under the Bridge. Einmal am Montag, wo ich nicht da war. Richtig. Was und einmal gemerkt, am Mittwoch, als du nicht da warst. Ja. Hast du deswegen als Gegenmaßnahme zurückgeschrieben, ey? Ja, nur so mal. Nee, unser Kollege, der Fabi, der ja auch schon hier im Podcast war. Ja. Mal kurz, der hatte sich auch bedankt, weil den hätte er nicht gesehen. Dann. Ja, stimmt. Und dann kannst du mich jetzt das Blitzermedium nennen, weil ich habe gewusst, dass der da steht. Abgefahren, oder? Ich wusste das vorher. Selbe Stelle wieder, wo ich auch das Bild gemacht habe? Nee, ein bisschen weiter hin. Vorher noch. Also direkt unter der Brücke. Unmittelbar. Oh, die Schweine. Unmittelbar under the bridge. Oh, und, unmittelbar under the bridge. Song. Boah. So. Wir wagen uns in die... Das war jetzt das Brumpfgeschrei eines Hirsches. Jäger werden. So kannst du Hirsche anlocken, ja? Ah, warte mal, ich glaube, ich muss einen Schnüppel. Zack. Das ist wieder was anderes. Guck mal, guck mal. Das sind. Oh, nee, warte mal, da kommen Dinosaurier. Ziegen, die wir Menschen schreien. Sehr witzig. Es gibt aber auch Menschen, die wie Ziegen singen. Kennst du Passenger? Nein. Passenger? Das Lied? Nein. Let her go? Man muss gehen. Der singt immer so ein bisschen wie eine Ziege. Nee, du, na, Menschen, die wie Ziegen klingen, höre ich mir nicht gerne an. Menschen, die auf Ziegen starren. Ein Huxi? Ein Husky. Husky. Ein Husky. Wieso soll der mit dem Bus fahren? Der braucht doch Auslauf. Ja. Das ist ein bisschen die falsche Gegend. Immer diese Tierquäler. Warst du schon mal am Kommen? Das ist dieses Einkaufszentrum in Offenbach, wo wir jetzt parken werden. Nein. Also dann nicht, dass ich mich daran erinnere. Wird's mal Zeit. Obwohl ich ja 2 Jahre hier zur Schule gegangen bin. Hier in Offenbach? Mhm, GDS. Ah. Aber irgendwie habe ich es nie weiter bis zu dem Parkplatz unten am Main geschafft. Ja. Zur GDS. Und ich glaube, bis vor zum Marktplatz. Ich glaube, das sieht nach Gewitter aus. Tja, das passt ja zur Stimmung. Mit Donnerwetter. Donnerwetter. Na, komm, alle Kinder. Wetter. Naja. Oder würde ich gerne sagen, jetzt ja, Arschgeleck ja Bonanza. Da ist schon einer, aber der ist, der ist es nicht. Das ist der Falsche? Das ist der Falsche. Tja, wer jetzt genau weiß, wo wir jetzt sind und ungefähr eine Ahnung hat, der könnte drauf kommen, was wir eigentlich meinen. Hahaha. Der? Aber. Aber daraus können wir ja mal einen Quiz machen. Bitte schreibt uns. Und schreibt eh keiner. Dann schreib ich. Ich weiß, was du gemeint hast. Na super. Pseudonym Dollbohrer. Was? Dollbohrer. Ja, nun fahrt, Leute. Hey, was macht ihr hier? Oh Mann, hallo. Ich stehe mitten auf der Gas. Oh, da gehen Menschen über die Straße. Ja, das ist schön. Aber eben gehen die noch nicht über die Straße. Nur weil der eine da parken muss. Nein, was wird denn das? Das ist echt eine der bescheuertsten Straßen von ganz Offenbach hier. Hier machen die Leute gerade, was sie wollen. Oh. Hier, guck mal. Ein Apple Premium Reseller, falls es dich interessiert. Ja. Also, jetzt haben wir ein paar Nebengeräusche mit drauf. Guten Tag. Das ist auch, wie gesagt, eine der schlechtesten Straßen. Aha, ja. Ich sagte. Allerdings. Und Jesus. Aber na gut. Da wird der Schmuck sogar aus dem Fenster rausgerollt. Es geht ja nur in eine Richtung. So. Abwärts, oder? Ja, wenn es abwärts geht, das merken sie daran, dass sie wollen. So, ein Parktrick. Das Parktrick wird produziert. Danke. Das heißt, also, weißt du auch, was das heißt? Immer wenn da steht, das Parkticket wird produziert, dann heißt das nichts anderes, als dass just in dem Moment, wenn ich auf den Knopf drücke, irgendwo ein Baum gefällt wird. Ja, genau. Doch, wusste ich. Und daraus ein hauchdünnes Scheibchen und ist dann, wie wird dem Papier nochmal hergestellt, und dann wird es aber noch betrockt. Aber das ist ein Riesenbaum. Innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist eigentlich erschreckend. Ne? Das ist eine wahre. Nicht nur Theorie, das ist keine Theorie, das ist die Wahrheit. Ja. Ja, so, jetzt willkommen im Parkhaus der unbegrenzten Möglichkeiten. Ach, hier stehen sie aber auch alle. Oder sind die Parkplätze wir fahren ja ganz hoch. Ach, wir fahren ganz hoch. Ganz hoch. Oh, ganz hoch heißt, wir auf ganz runterlaufen. Ganz, ne, wir müssen nicht runterlaufen, wir können ja runterfahren mit der Rolltreppe oder modernes, mit dem Fahrstuhl. Modernes Parkhaus. Nee, nicht das Parkhaus, aber wir gehen dann über den Senderkomplex zurück. Abgefahren. Das klingt nach einem Plan. Ne? Ich kenne mich ja bald aus. Seitdem das Ding hier steht, fahre ich auch, ganz ehrlich gesagt, fast nur noch hier rein zum Parken. Weil das so schön zentral relativ liegt, kommst von hier aus in alle Richtungen. Ganz wie viele Stockwerke hatten das Ding? Viele. Viele beantwortet nicht meine Frage. Ja, ich habe es nochmal gezählt. Lass es mal 5 sein. So, jetzt kommen wir hier auf die Freifläche. Guck. Und das heißt, wir sind gleich da, sobald wir einen Parkplatz gefunden haben. Mit dem hier. Aber nee, den will ich nicht. Und so ein schöner Eckparkplatz. Ich glaube, das hier sind Frauenparkplätze. Genau. Das heißt, wir sind jetzt schon quasi wieder am Ende. Ja. Das ging ja doch wieder relativ schnell. Razzi, fazzi, bombazzi, sage ich da. Obwohl wir eine andere Strecke gefahren sind. Ja. Aber irgendwie kannst du dich nicht entscheiden bei den. Nö, ich nehme ganz gern hier eigentlich diese Außenparkplätze. Weil, falls dann doch mal hier eine Bombe explodiert. Ach, du meinst das dann. Ah ja, gut. Dann ist das Auto. Nee, es war tatsächlich schon so gewesen, dass wir hier. Dass die das abgesperrt haben, provisorisch, wegen einer Bombendrohung. So, das war's schon wieder mit uns. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes. Verweilen, bis zum nächsten Mal. Scheiße, wenn ich irgendeinen Satz anfange, dann... Voll der Haspler. Haspel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ausschalten. Sie haben Ihr Ziel erreicht.